Schien lebt im Luxemburg, Schien sieht freundlich aus. Nein, er ist kein Mord von Ork, auch nicht mit die Maus. Schien, er ist nicht der, der, den man sieht. In ihm lebt ein ganzes Heer und dieses Heer hat ihn. Geister, Mutationen, Geister, Frauengeschrei, 100.000 Pharaonen, wilde Schockerei. Mörchenborde, Ungeheuer, bizarre Narretei, Donnerkeulen, Fegefeuer, morbide Hexerei. Töne, Klänge, Melodien, wunderbare Kraft. Welten, die vorüberziehen, Jean hat sie erdacht. Entering the danger zone.